Erster, ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Der erste Himmel und die erste Erde waren vorbei. Es gab kein Meer mehr. Zweiter, ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem. Sie kam von Gott aus dem Himmel. Sie war schön wie eine Braut für ihren Mann. Dritter, ich hörte eine laute Stimme vom Thron. Sie sagte, Gott wohnt bei den Menschen. Er wird bei ihnen leben. Sie werden sein Volk sein. Gott wird mit ihnen sein. Vierter, Gott wird alle Tränen von ihren Augen wischen. Es wird keinen Tod mehr geben. Es wird kein Leid, kein Schreien und keinen Schmerz geben. Die alten Dinge sind vorbei. Fünfter, der auf dem Thron saß, sagte, ich mache alles neu. Er sagte, schreibe das auf. Diese Worte sind sicher und wahr. Sechster, er sagte zu mir, es ist fertig. Ich bin der Anfang und das Ende. Ich gebe dem Durstigen Wasser vom Lebensbrunnen gratis. Siebter, wer siegt, wird dies alles bekommen. Ich werde sein Gott sein. Er wird mein Sohn sein. Achter, aber die Feigen und Ungläubigen, die Bösen und Mörder. Auch die Unzüchtigen, Zauberer, Götzenanbeter und alle Lügner. Sie kommen in den See aus Feuer und Schwefel. Das ist der zweite Tod. Neunter, einer der sieben Engel kam zu mir. Er hatte die sieben Schalen mit den letzten Plagen. Er sagte, komm, ich zeige dir die Braut, die Frau des Lammes. Zehnter, der Engel brachte mich im Geist auf einen hohen Berg. Er zeigte mir die heilige Stadt Jerusalem. Sie kam von Gott aus dem Himmel herab. Elfter, die Stadt hatte Gottes Herrlichkeit. Ihr Glanz war wie ein sehr teurer Edelstein. Sie glänzte wie ein Jaspiskristall. Zwölfter, die Stadt hat eine große und hohe Mauer. Sie hat 12 Tore. Auf den Toren stehen 12 Engel. Dort stehen auch die Namen der 12 Stämme Israels. 13. 3 Tore sind im Osten. 3 Tore sind im Norden. 3 Tore sind im Süden. 3 Tore sind im Westen. 14. Die Stadtmauer hat 12 Grundsteine. Darauf stehen die Namen der 12 Apostel des Lammes. 15. Der Engel, der mit mir sprach, hatte ein goldenes Messrohr. Damit wollte er die Stadt, ihre Tore und ihre Mauer messen. 16. Die Stadt ist viereckig. Ihre Länge ist so groß wie ihre Breite. Er maß die Stadt 12.000 Stadien. Länge, Breite und Höhe sind gleich. 17. Er maß die Mauer. Sie war 144 Ellen hoch. Das ist ein Maß von Menschen oder Engeln. 18. Die Mauer ist aus Jaspis gebaut. Die Stadt ist aus reinem Gold. Es sieht aus wie reines Glas. 19. Die Grundsteine der Mauer sind mit vielen Edelsteinen verziert. Der erste Stein ist Jaspis. Der zweite ist Saphir. Der dritte ist Chalcedon. Der vierte ist Smaragd. 20. Der fünfte Stein ist Sardonyx. Der sechste ist Sardion. Der siebente ist Chrysolith. Der achte ist Beryl. Der neunte ist Topas. Der zehnte ist Chrysopras. Der elfte ist Hyazinth. Der zwölfte ist Amethyst. 21. Die 12 Tore sind 12 Perlen. Jedes Tor ist aus einer Perle gemacht. Die Straße der Stadt ist aus reinem Gold. Es sieht aus wie durchsichtiges Glas. 22. Ich sah keinen Tempel in der Stadt. Der Herr Gott, der Allmächtige, ist ihr Tempel. Auch das Lamm ist ihr Tempel. 23. Die Stadt braucht keine Sonne und keinen Mond. Gottes Herrlichkeit gibt ihr Licht. Das Lamm ist ihr Licht. 24. Die Völker werden in ihrem Licht leben. Die Könige der Erde bringen ihre Schätze zu ihr. 25. Die Tore der Stadt werden nie geschlossen. Es gibt dort keine Nacht. 26. Mann wird die Herrlichkeit und die Schätze der Völker hineinbringen. 27. Nichts Unreines wird in die Stadt kommen. Niemand, der Böses tut oder lügt, kommt hinein. Nur die Namen im Lebensbuch des Lammes kommen hinein.